Ich bin froh, dass Heiner Goebbels meinen Text zu der Radioarbeit gebrauchen konnte, der Sie den Preis zugesprochen haben. Ich muss gestehen, dass meine Beziehung zu dem Genre-Hörspiel im Ganzen eher platonisch ist. Ich habe den Hörfunk benutzt, wenn mir ein Theater fehlte, obwohl ich Brechts Radiotheorie, das Programm eines anderen Umgangs mit dem Medium, der den Konsumentenstatus des Hörers aufhebt, nach wie vor für einen Entwurf halte, der nicht auf dem Papier bleiben sollte, auch was die anderen Medien angeht. Das braucht aber gesellschaftliche Veränderungen, die in der nächsten Zukunft nicht zu erwarten sind. Und der Zweifel, ob es eine übernächste Zukunft geben wird, breitet sich gerade wieder aus. Aber um mit Brechts Galilei zu reden, man muss anfangen. Mit der manchmal verzweifelten Hoffnung, das Schöne bedeutet nicht nur des schrecklichen Anfang, sondern auch das mögliche Ende der Schrecken. In einer Zeit des heraufkommenden Analphabetismus, wo Bücher schneller gedruckt als geschrieben werden und mehr gekauft als gelesen, wo das Theater die Texte zunehmend mit Bildern zuschwemmt und so ihrer subversiven Qualität beraubt, in blinder Notwehr gegen das Fernsehen, dass Wirklichkeit zunehmend durch ihre mehr oder weniger manipulierte oder manipulierende Abbildung ersetzt, schlägt Heiner Goebbels eine neue Art von Lektüre vor, einen anderen, nicht mehr touristischen Umgang mit der Landschaft eines Textes. Auch die alten Texte müssen neu gelesen und das heißt umgewälzt werden. Der Grundsatz der Pariser Kommune, keiner oder alle, tritt vor dem Hintergrund der jüngsten Katastrophe in seine endgültige Bedeutung. Nicht nur Prometheus, auch der Adler muss befreit werden, der im Dienst die Leber des Gefesselten frisst. Das Wappentier der Befreiung ist der Maulwurf. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben, und ich danke für den Preis.